بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen und Allahs Segen und Heil sein auf Propheten Muhammad und auf all denjenigen, die ihm folgen bis an dem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Folgendes. Die heutigen Verse, die wir behandeln wollen, sind die Verse 142 bis 144, inshallah, von Surat al-Baqarah, in der wir immer noch sind. Zweite Sura vom Koran, eine medinensische Sura. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im 142. Vers, die Toren unter den Menschen werden sagen, das ist übrigens der zweite Juz des Koran. Wir wissen ja, dass der Koran eingeteilt wird in 30 Juz ungefähr. Das ist keine Herabsendung von Allah, sondern es ist eine Einteilung der Koranleser gewesen. Das hat den riesigen Vorteil, dass man sich die Lesung des Koran schön einteilen kann. Man kann, wenn man im Ramadan zum Beispiel jeden Abend den Koran vortragen möchte und am Ende des Monats den Koran beendet haben möchte, dann liest man einfach jeden Tag ein Dreißigstel des Koran. Der Monat hat ja bekanntlicherweise 29 oder 30 Tage. Die Toren unter den Menschen werden sagen, was hat sie von der Gebetsrichtung, die sie bisher einhielten, abgebracht? Sag, Allah gehört der Osten und der Westen. Er leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt. Und es ist wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Allah ist zu den Menschen wahrlich gnädig, barmherzig. Wir sehen ja dein Gesicht, sich suchend zum Himmel wenden. Nun wollen wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist. So wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihrer Richtung. Diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wissen sehr wohl, dass dies die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun. Über die Qibla-Wendung lesen wir in Sahih al-Bukhari im Kapitel al-Iman, im Unterkapitel As-Salatum al-Iman, Hadith Nummer 40, ein Hadith von Al-Barra ibn Azib, radiallahu anhu. Er sagte, an den Nabiya sallallahu alaihi wa sallam, kana awwala ma qadim al-Madinata nazala ala ajdadihi au qala akhwalihi min al-Ansar. Das heißt, als er nach Medina angekommen war, ging er zu seinen Verwandten von den Ansar. وَأَنَّهُ صَلَّى قِبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. Und dann betete er in Medina in Richtung Jerusalem 16 oder 17 Monate lang. وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ. Und er hatte sich gewünscht, dass die Gebetsrichtung in Richtung dem Haus ist, das heißt der Kaaba. وَأَنَّهُ صَلَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّهَا صَلَاةَ الْعَصَرِ. Das erste Gebet, das er gebetet hatte, das heißt in die neue Gebetsrichtung Richtung Kaaba, ist das Asr-Gebet. وَصَلَّ مَعَهُ قَوْمٌ. Und einige Leute hatten mit ihm gebetet. فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّ مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ. Das heißt, und dann ist einer von denen, die mit ihm gebetet hatten, an einer Moschee vorbeigegangen und sah sie im Gebet, im Ruku', in der Verbeugung. Und er sagte, ich bezeuge bei Allah, dass ich mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gebetet habe in Richtung Mekka. Dann wendeten sie sich in der Stellung, wie sie waren, im Gebet also, in Richtung dem Haus der Kaaba. وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. Das heißt, und die Juden waren darüber erfreut, dass er in Richtung Jerusalem betete. Und das Volk der Schrift ebenfalls. Und als er dann sein Gesicht in Richtung dem Haus wandte, haben sie ihm das übel genommen. Na. Zunächst einmal die Aussage des von Al-Barra radiallahu anhu, das erste Gebet, das er gebetet hat, war in Richtung Asr. Das ist gibt es mehrere Überlieferungen. Eine heißt in Richtung Asr, das andere heißt in Richtung Dhuhr. Das andere heißt, das erste Gebet war Dhuhr. Und die andere Überlieferung heißt wiederum, das erste Gebet war das Fajr-Gebet, das Subh. Aber Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, in seiner Erklärung zu Al-Bukhari, hat diese Hadithe geordnet und gesagt, dass das erste Gebet, das er in Medina in der Prophetenmoschee gebetet hat, das war das Asr-Gebet. Allerdings das erste Gebet, dass er in Medina in Richtung Dhuhr, das erste Gebet, das er in der Moschee Bani Salama gebetet hat, das ist die Moschee der beiden Gebetsrichtungen, Masjid al-Qiblatain, das ist das Dhuhr-Gebet. Und der Hadith von Ibn Umar, wo es heißt, dass das erste Gebet das Morgengebet war, das bezieht sich in Bezug auf die Leute von Ahl Quba, die Leute von Quba, das heißt, Quba ist ja die erste Moschee, die im Islam errichtet worden ist und befindet sich in Medina und ist eine andere Moschee als die Prophetenmoschee. Ja. Dann gibt es eine zweite Sache, und zwar, welche Moschee ist gemeint in dem Hadith? Es heißt ja, dass der Mann, der mit dem Propheten zu Hause gebetet hatte, hinausging und dann an einer Moschee vorbeikam und sah, dass sie sich in Richtung Jerusalem wandten, und dann befahl er ihnen und sagte zu ihnen, ich bezeuge bei Allah, dass ich eben mit dem Propheten zu Hause gebetet habe und ihr sollt euch jetzt in Richtung Makkah wenden. Wer ist diese Person? Es wird gesagt, es ist Abbad ibn Nahik, und dass die Leute, an denen er vorbeigekommen ist, die Leute von Bani Salama waren, und es wird gesagt, dass es ist Abbad ibn Bishr, und die Leute, an denen er vorbeiging, war Ahlu Quba. Wallahu ta'ala a'lam. Die zweite Sache, die interessant ist, in welche Richtung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet in Mekka? Hat er sich nach Mekka nach der Kaaba gewandt oder nach Jerusalem? Drei Ansichten gibt es dazu. Die erste Ansicht von Ibn Abbas radiallahu anhuma und anderen, und dass er in Richtung Jerusalem gebetet hatte. Allerdings hatte er nicht der Kaaba den Rücken zugewandt, sondern er stellte sich so hin, dass die Kaaba zwischen ihm und seiner Gebetsrichtung war, so dass er praktisch in beide Richtungen gleichzeitig gebetet hatte. Und das heißt, dass er sich gestellt hat zwischen dem schwarzen Stein und der jemenitischen Ecke. Die jemenitische Ecke ist ja links vom schwarzen Stein, und dann betete er in Richtung Jerusalem, und die Kaaba war zwischen ihm und seiner Gebetsrichtung. Die zweite Ansicht ist, dass er überhaupt einfach nur in Richtung Jerusalem gebetet hatte. Und die dritte Ansicht ist, dass er in Richtung Mekka gebetet hat. Ibn Hafiz ibn Hajar sagt allerdings, dass diese Ansicht schwach ist, denn es würde bedeuten, dass die Gebetsrichtung zweimal geändert worden ist, und das bräuchte natürlich einen Beleg. Die stärkste Ansicht ist die erste, und zwar hat auch Al-Hakim und andere haben den Hadith von Ibn Abbas auch für Sahih erklärt, sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mekka in Richtung Jerusalem gebetet hatte. Und das war allerdings, wie es in einem Hadith von Ibn Abbas klar heißt, durch Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Es war also kein Ijtihad vom Propheten, sondern es war eine Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er in die Richtung Jerusalem beten muss. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Vers dann herabgesandt, weil er die Menschen prüfen will. Oder weil, besser gesagt, diesen 142. Vers herabgesandt, damit er den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die gläubigen Menschen, die mit ihm sind, festigt. Allah hat diesen Vers herabgesandt, bevor er die Qibla geändert hat. Er sagte, die Toren unter den Menschen werden sagen, was hat sie von der Gebetsrichtung, die sie bisher einhielten, abgebracht. Die Toren unter den Menschen, die dies sagen werden, sind die damaligen Juden gewesen, die damaligen Heuchler gewesen und die damaligen schwachen Gläubigen von den Muslimen gewesen. Und sie würden, Allah sagt hier, sie werden sagen, was hält die Muslime von dieser Gebetsrichtung ab, Al-Quds, in der sie sich die ganze Zeit hingewandt haben. Und warum wendet er sich davon ab? Und sie werden zweifeln an der Religion. Und sie werden zweifeln, und es wird für die Gläubigen, für diese schwachen Menschen und für die Heuchler und die Juden eine schwere Prüfung werden. Und damit die Herzen der Gläubigen gefestigt werden, sagt Allah die Sache voraus. Und das natürlicherweise vereinfacht das dann die Prüfung. Die Toren unter den Menschen werden sagen, also werden in der Zukunft sagen, also ist dieser Vers abgesandt worden, bevor die Qibla gewendet worden ist, was hat sie, die Muslime, von der Gebetsrichtung, die nach Jerusalem war, die sie bisher einhielten, also nach Quds, abgebracht. Na, sag als Antwort zu dieser Attacke, sag, Allah gehört der Osten und der Westen, er leitet wen er will auf einen geraden Weg. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, ihm gehört der Osten, der Westen, ihm gehört die ganze Erde und die ganze Welt und das ganze Universum. Niemand hat ein Recht, überhaupt in Allahs Gesetz einzuschreiten. Und niemand hat ein Recht, irgendetwas anzuzweifeln, was Allah gesagt hat und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn Allah und sein Gesandter etwas entschieden haben, dann obliegt dem Muslim nur, sich dieser Entscheidung hinzugeben und zu unterwerfen. Was anderes steht einem gläubigen Menschen nicht zu. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, der befindet sich in deutlichem Irrtum. Es gibt überhaupt keinen logischeren Sinn, es gibt keinen logischen Sinn, warum wir uns eher nach Mekka oder nach Medina oder Entschuldigung, nach Al-Quds wenden sollten, außer der, dass Allah subhanahu wa ta'ala dies so angeordnet hat. Und darin war eine Prüfung für die gläubigen Menschen damals. Und deswegen werden wir, wie wir in den folgenden Versen sehen werden, auf der nächsten Seite, hat Allah subhanahu wa ta'ala des Öfteren gesagt, dass die Qibla sich geändert hat, sodass kein Zweifel mehr in den Herzen der gläubigen Menschen bleibt. Na, somit waren diese Verse eine Bestätigung des Prophetentums des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil er vorausgesagt hat, dass die Menschen solche üblen Worte sprechen werden. Und diese Juden und Heuchler und schwachen Gläubigen haben sich in drei Spalten, in drei Gruppen geteilt. Also jede von dieser Gruppe gehörte zu einer, oder jede von dieser Partei, jede von dieser Gruppe hat eine bestimmte Sache gesagt in Bezug auf die Qibla-Wendung oder haben ihre Meinung dazu geäußert. Und zwar die Juden, sie haben gesagt, das ist jetzt der Beweis, dass er kein wahrer Prophet ist, denn er verlässt die Qibla der Propheten vor ihm, die nach Jerusalem war. Das war ihre Argumentation. Und die Mushrikun haben gesagt, er kehrt wieder langsam zurück zur Religion seiner Vorväter. Denn er hatte nach Mekka gebetet und hat dann offensichtlich die Qibla nur geändert, damit er sich von uns unterscheidet. Denn er versuchte sich ja in allem zu unterscheiden von den Ungläubigen. Und dann wendet er sich wieder in Richtung Kaaba zu, dort wo sich diese ganzen Götzen befinden. Und die Qibla-Wendung ist ja stattgefunden, weit bevor Mekka befreit worden ist. Also befanden sich immer noch diese ganzen Götzen da. Also sagten sie, er kehrt langsam wieder zur Religion seiner Vorväter zurück. Und die schwachen Gläubigen sagten, oder die Heuchler sagten, was ist das für ein Spiel und für eine Spielerei? Wendet er die Qibla jedes Mal um, sobald so wie es ihm passt? Und das ist ein Beweis, dass er eigentlich kein wahrer Prophet ist. Und somit sind dadurch die Herzen von einigen Menschen erschüttert worden. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala versucht, und das gehört alles zu seinem Plan dazu, so hat er versucht, die Herzen der gläubigen Menschen zu festigen. Und Allah sagte, und so haben wir euch zu einer Gemeinde der Mitte gemacht, zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, und das ist die Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wieso eine Gemeinschaft der Mitte? Da wir in Bezug auf viele Sachen die Mitte einnehmen. In den Gesetzen, wenn wir unser Gesetz vergleichen mit dem Gesetz der uns früheren vorausgegangenen Gesetze der anderen Himmelsreligionen, dann finden wir, dass im Judentum jemand, der umgebracht werden muss. Und wir finden im Christentum, dass jemand, der umgebracht hat, dass ihm verziehen werden muss. Und wir finden, dass im Islam Allah subhanahu wa ta'ala uns drei Sachen zur Verfügung stellt. Einmal, wenn jemand einen anderen ermordet hat, dann wird er hingerichtet. Das ist die eine Möglichkeit. Das heißt, wenn die Familie des Ermordeten darauf besteht. Die zweite Sache ist, dass man verzeihen darf. Und die dritte ist, dass es Diya gibt. Es ist ein Zwischending. Und zwar, dass man Blutgeld bezahlt an die Familie des Ermordeten. Und dafür wird eben der Mörder nicht mehr hingerichtet und wird freigelassen. Also der Islam vereint die Gesetze, die es vorher gab, und fügt noch etwas hinzu. Plus auch in Bezug natürlich auf den Glauben. Die Muslime glauben an alle Propheten, die vorausgegangen sind, und glauben nicht an einen Teil von ihnen, und einen Teil, anderen Teil leugnen sie. Und die Muslime glauben auch an alle Engel, und die Muslime glauben auch an alle Bücher, die Allah herabgesandt hat, und leugnen nicht einen Teil der Bücher, wie es eben die Juden und Christen getan haben und immer noch tun. Und somit nimmt der Islam die Mitte ein von diesen ganzen Religionen. Damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid, das heißt, damit ihr Zeugen seid und nicht damit ihr Sünder seid und nicht Lügner seid, über die anderen Menschen, und zwar wann? Am Tag der Auferstehung. Yawm al-Qiyamah wird Allah subhanahu wa ta'ala, weil das ist gerecht der Gerechtigkeit, das Gericht der Gerechtigkeit, wird Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten auch zur Rechenschaft stellen. In dem Sinne, dass ihnen vorgeworfen wird von ihren eigenen Völkern, dass sie die Botschaft nicht verkündet haben. Das heißt, das Volk von Nuh, von Noah a.s. wird sich bei Allah beschweren und sagen, zu uns ist kein Warner gekommen. Und ebenso, dass die anderen Völker von Ad und Thamud, also die Völker von Salih und Hud, also Thamud ist ja Salih und Ad ist Hud, und die Völker werden alle sich beschweren und sagen, oh Allah, es wäre ungerecht, wenn du uns bestrafst, denn kein Gesandter ist zu uns gekommen. Und dann wird den Propheten, den jeweiligen Gesandten, die Frage gestellt. Die Propheten werden sich verteidigen und natürlich sagen, wir haben sehr wohl die Botschaft verkündet, und Allah weiß das natürlich selbst. Und dann wird die Propheten gefragt werden, habt ihr jemanden, der für euch bezeugt, dass ihr die Botschaft verkündet habt? Und dann werden sie sagen, ja, die Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann werden die Muslime alle bezeugen, dass die Propheten die Botschaft überbracht haben. Und dann werden auch die Muslime gefragt werden, woher wisst ihr denn das? Und dann werden wir antworten und sagen, weil Allah einen Propheten gesandt hat und auf ihn ein Buch herabgesandt hat, in dem drin steht, dass die Gesandten die Botschaft überbracht haben. Und ein Vers zum Beispiel ist, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Das heißt, und wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt, dass er ihnen eben sage, ihr sollt niemandem dienen außer Allah und den Götzendienst vermeiden. Damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid, also am Tag der Auferstehung, und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wird nochmal bezeugen, dass er gegen uns, also er wird gegen uns bezeugen oder für uns bezeugen. Ihr wisst, der Islam oder der Koran ist entweder ein Zeugnis für den Muslim oder gegen ihn, denn er liest es und entweder handelt er danach oder er handelt nicht danach und es geht in sein ein Ohr raus und ein Ohr rein und ein Ohr wieder raus, als wäre er taub und blind und stumm. Na, er ist eben Zeuge bei uns und sagt, dass er die Botschaft verkündet hat. Und wir hatten die Gebetsrichtung, Allah sagt, wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, o Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt. Und hier Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns jetzt den Grund, warum er die Qibla geändert hat. Und das ist die Weisheit in allen Ibadat, in allen Geboten, die es gibt. Jedes Mal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, tut etwas oder tut etwas nicht, dann geht es darum, um zu sehen, wer hält sich an dieses Gebot und wer hält sich nicht daran. Und die Weisheit hinter manchen Geboten kennen einige Leute und andere kennen sie wiederum nicht. Und vielleicht kennt man sie überhaupt nicht. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Qibla geändert im Gebet. Und wir wissen ja, dass die Qibla ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets. Das heißt, wenn man in die falsche Richtung betet, absichtlich ist das Gebet ungültig. Allah hat diese Qibla geändert, nur um zu wissen, wer von den gläubigen Menschen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt, in all dem, was er sagt. In all dem, was er sagt. Und die Völker vor uns sind auch stark und sehr hart geprüft worden. Und sie mussten auch ihren Gesandten gehorchen. Zum Beispiel in der Geschichte von Musa a.s. Mit den Kindern Israels, wo sie das Kalb angebetet haben. Und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen gesagt, dass sie sich als Zeichen der Reue sich selbst umbringen müssen. Und wir haben gesagt, dass eine der Auslegungen ist, dass sie sich gegenseitig eben haben umbringen müssen. Die alle, die das Kalb angebetet haben. Und auch die Sache haben sie ausgeführt, bis Allah subhanahu wa ta'ala seine Reue auf sie und seine Vergebung auf sie herabgesandt hat und ihnen gesagt hat, dass es jetzt genügt. Und diese Prüfungen sind von Allah subhanahu wa ta'ala dafür da, damit wir auch an Rangstufen gewinnen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn für nichts bekommt man nichts. Man kommt nicht ins Paradies für nichts. Sondern man kommt ins Paradies durch einen gesunden Glauben und durch rechtschaffene Taten. Manche Leute mögen sich vielleicht verwundern über die Ausdrucksweise hier im Koran. Wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer auf sich auf den Fersen umkehrt. Wer sich auf den Fersen umkehrt, das bedeutet, wer wieder Kafir wird, nachdem er Muslim gewesen ist. Die Aussage, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt, weiß denn Allah subhanahu wa ta'ala nicht, das, was in den Brüsten der Menschen ist? Selbstverständlich. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was in den Herzen der Menschen ist. Und er weiß, wer unter den Menschen die Gläubigen sind. Und er weiß, wer nur nach außen hin Muslim ist. Und er weiß, wer, wenn er zu Hause ist, nicht Muslim ist. Und er weiß, wer ein Heuchler ist. Und weiß, wer Frevler ist. Er weiß all diese Sachen. Und das Gleiche gilt für das Gericht. Allah subhanahu wa ta'ala brauchte in Wirklichkeit überhaupt keine Zeugen. Und er braucht auch keine Engel, die aufschreiben die Taten. Aber all dies hat Allah subhanahu wa ta'ala so bestimmt, weil er es so wollte. Und damit wir auch keinen Grund haben, irgendwie zu sagen, dass niemand gegen uns Zeugnis ablegen kann oder dass es keine Zeugen gegen uns gibt. Denn am Tag der Auferstehung gibt es Menschen, die zu Allah subhanahu wa ta'ala sagen werden, wir akzeptieren von niemandem ein Zeugnis, außer von uns selbst, gegen uns selbst. Und dann sagt Allah eben zu ihnen, oder es wird zu ihnen gesagt, ihr akzeptiert es nur von euch selbst, dann ist Allah einverstanden damit und dann wird er eben nicht mehr reden können, wird sein Mund geschlossen, aber dann wird Allah subhanahu wa ta'ala seine Körperteile zum Reden bringen und dann werden seine Hände sprechen und sagen, was er angefasst hat, was er nicht hätte anfassen dürfen und seine Augen werden sprechen, was er nicht hätte sehen dürfen und seine ganzen Körperteile werden sprechen. Und er wird dann zu seinen Körperteilen sagen, wehe euch, warum habt ihr gegen mich Zeugnis abgelegt? Aber die werden eben ihm antworten, uns hat sprechen lassen derjenige, der uns eben erschaffen hat. Und diese Körperteile werden eben die Wahrheit sagen. Um zu wissen, wer dem Gesandten folgt, ist also nicht gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht weiß, wer dem Gesandten in Wirklichkeit folgt. Aber gemeint ist damit, wie man auf Arabisch sagt, nicht Wissen nach Unwissenheit, also nicht Ilm nach Unwissenheit, Jahl. Sondern gemeint ist damit, auf Arabisch nennt man das Ilm al-Zuhur. Das heißt, wenn Allah sagt, damit er weiß, dass das und das und das geschieht oder geschehen ist, gemeint ist damit, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass es tatsächlich stattfindet und stattgefunden hat. Und damit ist nicht gemeint, dass er nicht vorher wusste, dass es stattgefunden hat, denn vorher hat es nicht stattgefunden. Das heißt, Allah wusste vorher, dass es nicht stattgefunden hat. Und jetzt, damit Allah weiß, dass es stattgefunden hat, Das ist in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Weil er weiß in beiden Situationen, einmal, dass es stattgefunden hat und einmal, dass es nicht stattgefunden hat. In Bezug auf die Menschen, eben, das ist, das Offensichtliche wird, wer dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgt und wer nicht folgt. Und in diesem Bezug, in Bezug auf die Wendung der Qibla, bedeutet, damit Allah weiß, dass ihr wisst, wer dem Gesandten folgt und wer nicht folgt. Denn Allah wusste vorher, dass ihr nicht wisst, wer dem Gesandten folgt und wer dem Gesandten nicht folgt. Das heißt also, damit offensichtlich wird, wer dem Gesandten folgt und offensichtlich wird, wer sich auf den Fersen umkehrt. Na. Und es ist wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas als schwer bezeichnet, dann ist es wirklich schwer. Und man muss sich diese Sache vorstellen, wenn einfach von heute auf morgen eine Sache geändert wird, die Gebetsrichtung geändert wird, in der man sich jahrelang hingewendet hat, und heute auf morgen wird die Gebetsrichtung einfach geändert, nur um die Herzen der Gläubigen zu prüfen. Und nicht jeder hat eben den Glauben wie Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu gehabt. Und wenn Allah sagt, es ist schwer für diejenigen, die Allah eben nicht recht geleitet hat, das heißt, es fällt der Seele schwer. Es fällt der Seele schwer, von Gewohnheiten abzulassen, von irgendwelchen Gewohnheiten, die man sich gewohnt hat. Sei es, wenn man eines Tages gesagt bekommt, dass die Art und Weise, wie man gebetet hat, nicht richtig war, oder dass die Art und Weise, wie man Wudu gemacht hat, nicht korrekt war, oder die Art und Weise, wie man bestimmte Gottesdienste verrichtet hat, nicht korrekt war, und jetzt einem gesagt wird, dass man sich davon distanzieren soll und sich umgewöhnen soll, dann fällt das der Seele schwer, außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat, die er recht geleitet hat, Allah zu lieben, und so machen sie das, was Allah ihnen auferlegt hat, egal was sie dafür opfern müssten. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Die Muslime, nachdem die Qibla geändert worden war, machten sich Sorgen darum, was ist mit den Gebeten, die die gläubigen Muslime verrichtet hatten, bevor die Qibla nach Mekka zurückgewendet wurde. Und sie machten sich Sorgen, ob die Gebete dieser Muslime gültig sind und angenommen sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil sie haben ja diese Prüfung auch nicht mitbekommen. Sie hätten ja gar nicht geprüft werden können, ob sie standhaft sind, wenn die Qibla gewendet wird oder nicht. Und die wahre Qibla ist nach Mekka. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt, oder diesen Teilvers herabgesandt. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Und Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala das Salah, das Gebet, als Iman bezeichnet, den Glauben. Und darin ist ein klarer Beleg dafür, dass der Glaube dass das Gebet und die Handlungen im Islam Teil des Iman sind. Und der Iman des Menschen ist niemals vollständig, wenn nicht die Taten das bestätigen, was er glaubt oder was er behauptet zu glauben oder das, was er ausspricht. Und die Taten sind Teil des Glaubens, und das ist der Glaube von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Und hierin ist auch ein Beleg dafür, dass wer nicht betet, hat keinen Glauben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat das Gebet als Glauben bezeichnet. Allah lässt nicht zu, dass euer Gebet, dass euer Glaube verloren geht. Ja. Und des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, er sagte, أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الْأَمَانَةِ أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الْأَمَانَةِ. Das Erste, was ihr von eurer Religion verlieren werdet, ist Al-Amanah, die Treue. وَآخِرُهُ الصَّلَاةِ. Und das Letzte davon ist das Gebet. Und deswegen sagt der Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, wenn das Erste weg ist und das Letzte auch weg ist, dann ist ja nichts mehr davon übrig geblieben. Und wer keinen Glauben hat, ist kein Gläubiger. Und der Hadith ist sahih, durch die verschiedenen Überlieferungsketten zusammen. Allah ist zu den Menschen wahrlich gnädig, barmherzig. Und Allah sagte hier, linnas, binnas. Binnas, das heißt zu allen Menschen. Nicht nur zu den gläubigen Menschen, sondern auch zu den ungläubigen Menschen ist Allah gnädig und barmherzig, denn er lässt sie trinken, er lässt sie essen, und obwohl sie ihn beschimpfen, obwohl sie ihn beleidigen, obwohl sie ihm undankbar gegenüber sind, obwohl sie ihn ungerecht behandeln, ist Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem zu ihnen gnädig und barmherzig. Und das Wort Ra'uf kommt vom Wort Ra'fah, ist noch mehr als nur Barmherzigkeit. Rahmah ist noch barmherziger als das. Weil er eben nicht nur barmherzig ist zu den Muslimen, sondern zu allen Menschen. Er lässt jeden Menschen eine Frist auf dieser Erde leben und jeder trägt dann die Verantwortung selbst von dem, was er getan hat. Na, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon gnädig und barmherzig ist zu allen Menschen, dann wie ist es dann zu den Gläubigen? Zu den Gläubigen erst recht. Zu den Gläubigen erst recht. Deswegen ruft Allah subhanahu wa ta'ala ja die Sünder in Surat al-Zumar und sagt, O ihr meine Diener, die ihr verschwenderisch gegen euch gegen eure eigenen Seelen gehandelt habt, Allah wahrlich vergibt alle Sünden. Allah wahrlich vergibt alle Sünden. Und wie ist es dann, wenn man sogar einen gläubigen Menschen unfreundlich gegenüber ist? Oder wenn man einen gläubigen Menschen ungerecht behandelt? Jemanden, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt? Und wie ist es dann, wenn man sogar einen Wali von Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt einen nahestehenden von Allah subhanahu wa ta'ala, ein Wali, Plural von Wali ist Awliya, wie ist es dann, wenn man einen Wali von Allah subhanahu wa ta'ala etwas antut oder ihn zum Feind nimmt? Es gibt Leute, die gläubigen Menschen aufgrund einfacher Sachen, die sie falsch machen, schon zu Feinden erklären, wenn nicht sogar vom Glauben versuchen, das ist als Ungläubige abstempeln sogar, subhanallah. Und der Prophet, oder Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem Hadith Qudsi, wer einen Wali von mir zum Feind nimmt, oder wer einem Wali von mir Feind ist, dem verkünde ich den Krieg. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, wir wissen nicht, wer die Nahestehenden Allahs sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich meine, wir wissen es nicht per Person, und wer auch immer behauptet, die Person so und so ist ein Wali von Allah subhanahu wa ta'ala, wie das bei den sehr vielen sophistischen Wegen und Sekten der Fall ist, das ist alles Schwachsinn. Wir wissen überhaupt nicht, wer die Awliya von Allah subhanahu wa ta'ala sind, außer wir wissen die Eigenschaften von ihnen. Allah sagte, Ala inna Awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Das heißt, die Nahestehenden Allahs, die Awliya, keine Furcht wird über sie kommen, noch werden sie traurig sein. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Diejenigen, die geglaubt haben und gottesfürchtig gewesen sind. Und Glaube ist eine Sache, die man, ein Teil davon zumindest kann man nicht sehen, oder den Gläubigen kann man schlecht vom Heuchler unterscheiden. Und deswegen ist eine Sache, die nur Allah subhanahu wa ta'ala wirklich weiß, wie stark der Glaube des Menschen ist. Denn Wissen haben die Menschen viel und reden können sie auch gut, allerdings danach handeln, das ist eine andere Sache. Wir sehen ja dein Gesicht sich suchend zum Himmel wenden. Wir haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gewünscht hat, dass die Qibla in Richtung Mekka, in dort, wo das Haus von Ibrahim alaihi salam gebaut worden ist mit seinem Sohn Ismail zusammen, dass die Qibla sich eben wieder dorthin zurückgewandt wird. Und ist auch die Mekka ist auch der Ort, an dem die zum ersten Mal die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala abrogiert von seinen Versen das, was er will, wie wir schon gesehen haben, auch in Surat al-Baqarah, im Vers 106, was wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala eben ein Gesetz, das er herabgesandt hat, durch seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abrogiert und aufgehoben. Und wer auch immer jetzt heutzutage in Richtung Jerusalem betet, sein Gebet ist ungültig, es sei denn, er stellt Jerusalem zwischen sich und Mekka. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala gesehen, von seinem Thron aus, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich Richtung Himmel wendet und darauf wartet, dass Jibril endlich mit dieser Offenbarung herabkommt, eben dass die Qibla geändert wird. Nun wollen wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist. Es gibt verschiedene Tafasir, Auslegungen zu diesem Vers, zu dem Offenbarungssituation von diesem Vers. Ibn Kathir, rahimahullah, der Imam der Mufassirin, hat in seinem Werk erwähnt, erstens, dass in As-Sahihain, also bei Al-Bukhari und bei Muslim, das erste Gebet, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann komplett in Richtung Mekka verrichtet hat, war das Asr-Gebet. Und das muss dann eben irgendwie kurz vorher, mindestens, also es war irgendwie dann vorher herabgesandt worden, gegen Dhuhr. Denn mehr als einer der Mufassirun haben erwähnt, dass diese Verse herabgesandt worden sind, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei Raka'at von seinem Dhuhr-Gebet schon verrichtet hatte, und so dass er dann die letzten zwei von Dhuhr sich gewendet hat in Richtung Mekka. Und in der anderen Überlieferung bei Al-Bukhari und bei Muslim, im Hadith von Ibn Umar radiallahu anhuma, ist überliefert, dass die Leute von Quba, die Leute in Quba, haben wir gesagt, ist die, ich weiß nicht, ob wir gesagt haben, aber jetzt sage ich es, Quba ist ja die erste Moschee, die im Islam gebaut worden ist, überhaupt. Ja, und zwar in Medina. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina, also die erste Moschee, die überhaupt gebaut worden ist, ist in Medina, und das ist Masjid Quba, und das ist nicht die Prophetenmoschee, die der Prophet gebaut hat, als er angekommen ist, sallallahu alaihi wasallam. Und die Masjid Quba, vielleicht wissen das einige, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass wenn man ein Gebet dort verrichtet mit zwei Rakaat, dann ist es so, als hätte man einmal die kleine Pilgerfahrt vollzogen, die Umrah gemacht. Das ist eine Vorzüglichkeit dieser Moschee. Und die Leute von Quba hat anscheinend die Nachricht erst später erreicht, denn das erste Gebet, wie Ibn Umar radiallahu anhu überliefert hat, was sie in Richtung Qibla gebetet haben, war das Fajr-Gebet am nächsten Tag dann erst. Ja. Wie dem auch sei, gibt es einige Erzählungen hierüber. Es ist auch erzählt worden, dass dieser Vers in der Moschee Bani Salima, und das ist ja die Masjid Quba, herabgesandt worden ist. Entschuldigung, Masjid Qiblatain. Qiblatain. Das heißt, Masjid Qiblatain ist die Moschee der beiden Gebetsrichtungen. Qiblatain, zwei Qiblas. Und man sagt, dort ist die der Vers herabgesandt worden, und dass die Muslime sich dort eben im Gebet gewandert haben. Gewandt haben. Eine andere Überlieferung sagt, dass der Vers herabgesandt worden ist, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Mimbar in Al-Madina stand und eine Rede gehalten hat. Wir sehen ja dein Gesicht sich suchend zum Himmel wenden, nun wollen wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist. Allahu Akbar. Das zeigt, wie Allah subhanahu wa ta'ala, wie wichtig es ihm ist oder wie nahestehend ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und es zeigt die gewaltige Stellung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er ihn eben zufriedenstellen möchte mit so einer gewaltigen Sache, die der Einfluss hat auf alle Muslime, die nach ihm dann leben werden. So wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte, eben in Richtung der Qibla der Propheten vor dir, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Qibla von Abraham alaihi salam. Und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihrer Richtung. Dieser Vers hat einen wichtigen Sinn, oder dieser Teilvers. Und wo immer ihr seid, so wendet eure Gesichter in ihrer Richtung. Das heißt, dass es eben nicht nur gilt für die Leute in Medina, sondern gilt für alle Muslime, die sich überall auf dieser Welt befinden, dass sie sich in Richtung Qibla wenden müssen. Na'am. Und Imam Malik, rahimahullah, war der einzige der vier Gelehrten, die eben dann gesagt haben, dass man sich sogar mit seinem Gesicht tatsächlich in Richtung Qibla wenden soll im Gebet. Aber die Sache ist marjuh. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, wie wir wissen, er im Gebet gebetet hat. Sein Gesicht war in Richtung Qibla, aber die Augen haben nicht in Richtung Qibla geschaut, sondern sie haben in Richtung der Stelle geschaut, wo er Sujud gemacht hat, wo sein Gesicht sich niedergeworfen hat auf den Boden. Und das ist die Sunna, die uns überliefert worden ist. Diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wissen sehr wohl, dass dies die Schrift von ihrem Herrn ist. Na, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns hier, dass sogar diese Information, dass die Qibla gewendet wird, dass dies das Volk der Schrift gewusst hat und in ihren Schriften, in der Tora und im Evangelium erwähnt worden ist. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Schriften der Juden und Christen heutzutage verfälscht sind. Das heißt mindestens, dass diese Verse, von denen der Koran spricht, nicht mehr vorhanden sind. Und sie wissen sehr wohl, dass dies die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Zumindest die Leute damals. Die Leute heute wissen das wahrscheinlich nicht mehr. Na, also sie wussten, dass die Qibla sogar geändert wird. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Information den Juden und Christen gegeben hat, so haben sie überhaupt kein Argument gehabt, nicht diesem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen, wenn sie gewusst haben, dass die Sache eintreffen wird, und jetzt sehen sie, dass sie nach, sagen wir mal, nach 600 Jahren, wenn Isa a.s. ihnen gesagt hat, dass sie nach 600 Jahren plötzlich eintrifft. Das war ein Beweis genug für sie, wo sie hätten glauben müssen. Und deswegen sagt Allah, deswegen Allahs Fluch auf die Ungläubigen. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun. Und in der Lesart von Ibn Amr und Hamza und Kisai und Abu Ja'far und Rauh heißt es, und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun, das heißt das Volk der Schrift, indem sie die Wahrheit verheimlichen, nachdem sie ihnen klar geworden ist. Und Allah ist nicht unachtsam was ihr tut, in der anderen Lesart, dem, was ihr tut, um Muslime. Deswegen folgt dem, was Allah subhanahu wa ta'ala an Offenbarung herabgesandt hat. Und wir haben gesagt, dass das Verheimlichen und das Geheimhalten von Wissen eine der großen Sünden im Islam ist. Allah subhanahu wa ta'ala wird denjenigen, der nach Wissen gefragt worden ist und der es verheimlicht hat, den wird er am Tag der Auferstehung zügeln, aus Feuer ansetzen, als Strafe dafür, dass er ein Wissen für sich behalten hat, obwohl dieses Wissen in Wirklichkeit von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Wer hat ihm das Recht gegeben, dieses Wissen für sich selbst zu behalten? Aber wir werden inshallah noch darüber reden, wann es gibt Situationen, in denen man Wissen für sich selbst behalten muss. Und das Wissen ist von verschiedenen Arten. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.